Amen. Ihr seid alle willkommen in Jesus' Namen. Heute geht es weiter mit der Botschaft, dass Königreich unseres Glaubens verstehen. And on Sunday we learned the Lord taught us a lot. Am Sonntag hat uns der Herr sehr viel beigebracht. And he revealed a lot to us. Und er hat uns sehr viel offenbart. And we talked about Christ Jesus is our true identity. Und wir haben darüber gesprochen, dass Christus Jesus unsere wahrhafte Identität ist. We no longer have the natural identity. Jesus' identity. Die natürliche Identität, sondern die Identität von Christus Jesus. And we talked about our Thanksgiving Day a lot on Sundays. Und wir haben sehr viel über unseren Danksagungstag am Sonntag gesprochen. That we should know that our Thanksgiving Day is a reminder of who Christ is in our life. Wir sollten wissen, dass unser Danksagungstag eine Erinnerung ist an die Person von Jesus Christus in unserem Leben, wer Jesus Christus ist in unserem Leben. And one of which is, he is our true identity. Und eins davon ist, dass er unsere wahrhafte Identität ist. Amen. Amen. A change of life. We now have the life of Christ. Eine Veränderung unseres Lebens. Wir haben jetzt das Leben von Jesus Christus. Amen. Amen. No longer the old life. But the new life. Das alte Leben, sondern das neue Leben. The new life that is Christ alone. Das neue Leben, was Christus Jesus alleine ist. Amen. Amen. The new life that he is the only one that controls this life. Das neue Leben, was er kontrolliert. Er ist der Einzige, der es kontrolliert. The life that belongs to him. Das Leben, was Jesus Christus gehört. That no sicknesses and diseases can touch you any longer. Wo keine Krankheiten oder Seuchen uns antasten können. Amen. Amen. The old was full of the old ways, the old system, the old everything here on earth. Mm-hmm. But the new is full of, Christ alone. The old have been full of Satan, but now it's full of Christ. Das alte System war, das alte Leben war voll vom alten System, von allem, was dem Satan gehört. Aber das neue Leben ist voll mit allem, was Christus Jesus ist. Our new life belongs to Christ Jesus alone, and not Christ Jesus and you. Allein Jesus Christus und nicht dir und Jesus Christus. Remember, he is your Lord and your Savior. Erinnert euch daran, er ist euer Herr und euer Retter. Lord, he means he is the owner. You belong to him. He owns you. You are his sole property. Du bist sein Besitz, sein Eigentum. Amen. The Savior, he came to save you. Amen. He said, "I came to deliver from this present evil world." Er kam uns zu erretten aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. We need a savior, and that savior is Christ Jesus alone. Wir brauchen einen Retter, und dieser Retter ist Christus Jesus alleine. No religion could save us. Keine Religion konnte uns retten. No parents could save us. Keine Eltern konnten uns retten. No man could save us. Kein Mensch konnte uns retten. If not Jesus, we not come. No need for him to come. Er hätte sich den Weg sparen können. Amen. There was any other way for us to be saved. There will be no need for the only Son. Are you getting it? For the only true God to come down from heaven and come here. To pay the price. Wenn es eine andere Lösung gegeben hätte, dann wäre der einzige Sohn, wäre der einzige wahrhaftige Gott nicht gekommen, um diesen Preis für uns zu bezahlen. That Jesus came here to pay the price for us, to help us to know that there was no other way for us to be saved. Dass Jesus kam, um den Preis für uns zu bezahlen, sollte uns zeigen, dass es keinen anderen Weg gab, errettet zu werden. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Christ, we now have new identity. In Christus haben wir jetzt eine neue Identität. And also destiny. Und auch ein neues Schicksal. Amen. Amen. In 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Please let us go there. 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Verse 17. 2. Korinther 5, Vers 17. You know, here it's so popular that We just read it, and just then it's over. Diese Stelle ist so bekannt, dass man sie immer wieder liest und dann ist es vorbei. Man beschäftigt sich gar nicht mehr mit dem wahrhaftigen Inhalt oder Bedeutung. This verse is very powerful. Dieser Vers ist sehr, sehr kraftvoll. This verse is well loaded. Ist sehr voll geladen. Don't underrate it at all. Unterschätze das auf keinen Fall. Amen. He said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Mm-hmm. New creature. New. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, neu. Amen. It did not say you begin to grow. It said you are just, it's automatic. Er hat nicht gesagt, dass du anfängst, a new creature. Sondern du bist schon neu. Amen. You are either born again or you are not born again. Du bist entweder wiedergeboren oder nicht. Amen. There's nothing like I'm getting born again little by little. Es gibt kein, ich werde nach und nach wiedergeboren. Are you getting it? You are either born again or not. Entweder bist du wiedergeboren oder nicht. You are either saved or you are not saved. Du bist errettet oder nicht. Amen. Amen. It's not I'm getting saved little by little. Ich werde nach und nach errettet. He is a new creature. All things are passed away. All things, plural. Der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte, mehrere alte Dinge, oh, alle alte Dinge. Are you getting it? All things are passed away. Das Alte ist vergangen. And behold, all things have become new. Und siehe, es ist alles neu geworden. We have new names. Wir haben einen neuen Namen. Amen. Mm-hmm. Which is Christ's name. Dieser Name ist der Name von Christus. Praise the Lord. Amen. In Acts 3, verse 6. In Apostelgeschichte 3, Vers 6. Let's go there, please. Acts 3. Then Peter says, silver and gold have I none. But such as I have, is somebody here? Give I thee, such as I have, and I have the name of Christ Jesus. Das, was ich habe, das ist der Name von Jesus Christus, den gebe ich dir. Amen. It's not my property. Das ist jetzt mein Besitz. It belongs to me now. Es gehört jetzt mir. That's the name I now bear. Das ist der Name, den ich jetzt, is somebody getting trage. It? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. You know, Peter had his natural name. Petrus hatte seinen natürlichen Namen. You know, that natural name now turned to the name of Jesus. Der natürliche Name ist jetzt der Name von Jesus Christus. Are you getting it? Amen. Amen. You see yourself in the supernatural name, please. More than whatever natural name you bear. Du musst dich selbst in dem übernatürlichen Namen sehen, mehr als in dem natürlichen Namen, den du trägst. Amen. Amen. You won't have a natural name. You once have a natural name. Wir hatten einst einen natürlichen Namen. It's like there, you know, it's like Moses once have that rod. Wie Mose, der einst einen ganz normalen Stab hatte. And he surrendered that rod to the only true God. Und er hat diesen Stab dem einzig wahrhaftigen Gott übergeben. And that rod became the rod of God. Und dieser Stab wurde zum Stab Gottes. So also our names have been surrendered unto Christ Jesus. So wurden auch unsere Namen dem Herrn Jesus Christus übergeben. We now bear his name. Wir tragen jetzt seinen Namen. And that's why anywhere our names are mentioned, Christ's name appears. Das heißt, überall, wo unser Name erscheint, erscheint der Name von Jesus Christus. Are you getting it? That's why we are not afraid of any curses. Deswegen haben wir keine Angst vor Flüchen. We are not afraid of any witches and wizards. Keine Angst vor Hexen und Magiern. We are not afraid of, you know, all these, whatever rituals is outside. Was irgendwelche Rituale, die stattfinden. Because no one can use the name of Jesus. Denn niemand kann den Namen von Jesus Christus nutzen. The name we now bear. Den Namen, den wir jetzt tragen. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And not in the name of Peter. Und nicht im Namen von Petrus. Amen. We have a change of name. Wir haben einen neuen Namen. Once you now come into the kingdom of heaven. Eine Namensänderung, wenn wir jetzt ins Königreich des Himmels kommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I thank the Lord for this, you know, for Peter and John here. Ich danke dem Herrn für Petrus und Johannes hier. They knew their identity. Sie kannten ihre Identität. Are you getting it? Mm-hmm. They knew their identity. Sie kannten ihre Identität. They knew that they were, well, you know, giving, you know, others were giving money. Andere haben Geld gegeben. They gave what was more than money. Aber Petrus und Johannes haben das gegeben, was mehr Because als they Geld, knew their identity. Weil sie ihre Identität kannten. Amen. Knowing your identity is very, very important. Identität kennen ist sehr, sehr wichtig. And that's how everything works for us in here on earth. So funktioniert alles für uns hier auf Erden. How to live the life of Christ. Wie man das Leben von Christus Jesus lebt. Is by knowing your identity. Indem du deine Identität kennst. Is by reminding yourself, remember your identity. Indem du dich an deine Identität erinnerst. Just like Jesus. Oh no, Jesus was so conscious of his father. Jesus war sich seinem Vater so bewusst. Is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't forget your identity. Vergiss deine Identität nicht. Amen. Amen. Again, I thank the Lord for Peter and John here. Ich danke dem Herrn für Petrus und Johannes. They did not forget their identity. Sie haben ihre Identität nicht vergessen. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the name. You know, I'll be used to the name of Christ more than you are used to any other name. Gewöhne dich an den Namen von Jesus Christus mehr als alle anderen Namen. Amen. We do everything in our heavenly name. Wir tun alles in unserem himmlischen Namen. Because we belong to heaven. Weil wir zum Himmel gehören. The Bible says we are here but not of here. We are of heaven. Wir sind hier, aber nicht von hier. Wir gehören zum Himmel. Praise the Lord. Alleluia. And we have our heavenly name. Wir haben unseren himmlischen Namen. Which is the name of Jesus Christ. Der Name von Jesus Christus ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let's go to Mark 16. Markus 16. We do everything in his name. Wir tun alles in seinem Namen. And that's why Jesus never forget his father when he was here. Sie hat Jesus seinen Vater nie vergessen, als er hier war. All the time it was all about his father. Immer wieder ging es nur um seinen Vater. He was so used to him. Er war so gewöhnt an ihn. So also we must be so used to Christ Jesus that any time we are pressed, it's Christ Jesus that is coming out. Genau, so müssen wir auch gewöhnt sein, Jesus Christus. Sobald wir zerquetscht werden, kommt nur Jesus Christus raus. In Vers 17 of Mark 16. Markus 16, Vers 17. He said, this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Praise the Lord. Amen. We do everything in the name of Christ Jesus. Alles tun wir im Namen von Christus Jesus. Amen. Again, 2 Corinthians 5:17. In 2. Korinther 5:17. He said, "The old pass away." Das Alte ist vergangen. And it is Satan pass away. Alles Satanisches ist vergangen. Praise the Lord. Hallelujah. There have been no Christ in all the old. They know not the Christ. War Christus nicht zu finden. And we thank the Lord that the Lord said it passed away. Wir danken dem Herrn, dass der Herr sagt, dass es vergangen ist. It means we are free from them. Wir sind frei davon. We now have the new. Wir haben jetzt das Neue. The old system. Das alte System. The old value. Die alten the old Werte, ways. Die alten Wege. The old thought. Die alten Gedanken. Your love. Die alte your hate. Art zu lieben, zu your lassen. Focus. Der Fokus. All things have become new. Alles ist neu geworden. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. New time. Eine neue Zeit. New age. Ein neues Alter. Amen. New time because time no longer controls. Eine neue Zeitrechnung, weil Zeit uns nicht mehr kontrolliert. Amen. Your life was always being controlled by time. Look, it's always time. War immer durch die Zeit bestimmt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You know, Jesus, if you want to know what time is, well, you know, Jesus was never conscious of time. Jesus war sich nie der Zeit, war nie Sklave der Zeit. You know, Lazarus died. Lazarus ist gestorben. And after, you know, he was already dead for 4 days. Er war schon 4 Tage tot. And, you know, Jesus heard when he was sick. Und Jesus hat gehört, als er tot war. And before they got there, you know, he was not in haste. He did not run. Let me run because of time. Before he died, so that he will not die. Because time never controls him. Amen. Um vor dem Tod da zu sein, weil Zeit ihn nicht kontrolliert. He control time. Er kontrolliert die Zeit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, 4 days could not stop him. 4 Tage konnten ihn nicht no days could stop Jesus. Aufhalten. Keine Anzahl an Tagen konnte ihn aufhalten. from doing the work of his father. Um das Werk seines Vaters zu tun. Amen. Amen. Also new age. Auch das neue Alter. Because age never control us any longer. Weil uns unser Alter nicht mehr kontrolliert. Amen. Amen. Abraham and Sarah will help you to understand that. Amen. Their stories. Die Geschichte von Abraham und Sarah wird uns das auch nochmal klar machen. Amen. Their body was their body was naturally dead. Ihr Körper war natürlich gesehen tot. Amen. Amen. But the age was no longer on their side. Und das Alter war nicht mehr auf ihrer Seite. But once you belong to Christ, aber wenn du zu Christus Jesus you gehörst, control age. Kontrollierst du das Alter. Amen. Amen. It has nothing to do with you. Alter, das Alter hat nichts mit dir zu tun. Well, how, what you what have you know what you are to do is just believe. Was du zu tun hast, ist einfach nur zu glauben. Amen. Amen. Everything has to be with, do with believing Christ. Alles hat was mit Glauben zu tun. Christus believing. Zu glauben. Today is believing his finished work. An sein fertiges Werk glauben. Amen. Amen. New Age is not what Satan through religion call New Age today. Amen. We have New Age. That's the that means age no longer control us. Wir haben jetzt ein ein neues Alter. Das heißt Alter unsere Alter unser Alter kontrolliert uns nicht mehr. Es ist nicht mehr das, was der Satan neues Alter nennt oder Altersangaben nennt, sondern wir unsere Altersangabe ist Christusgemäß und nicht mehr dieser Welt gemäß. Amen. Praise the Lord. An Ephesians 2 from verse 1 to the end. I hope you read it. Amen. I don't know. Epheser 2, I said you, it was your homework. 1 bis 8. Amen. Das war eure Hausaufgabe. Ich hoffe, ihr habt das gelesen. It talks about the old life. Es geht um das alte Leben. Amen. Mm-hmm. And everything and our new life and everything. Amen. The Bible called us believers. In Mark 16 from verse 15 to 18. Believers. Gläubige. We have a new name. In Markus lesen wir, dass wir Gläubige sind. Wir haben einen neuen Namen. Amen. Amen. Which is also believer in Christ Jesus. Der auch Gläubige in Christus Jesus heißt. The Bible called us sons. Die Bibel nennt uns Söhne. No, we have been learning that of sons for long now. Ihr wisst, dass wir die Sohnschaft und unser neuer Titel als Sohn schon lange durchgenommen haben, dieses Thema. Amen. Maybe on Sunday we go into that very one again. The Lord still wants us to learn more things concerning that of sons. Am Sonntag werden wir vielleicht nochmal auf dieses Thema Sohnschaft eingehen, weil der Herr möchte, dass wir das noch besser verstehen. Let us be what the Bible called us. Lasst uns das sein, was die Bibel uns nennt. Reject anything outside it. Verweigere alles, was die Bibel nicht über uns sagt. Amen. Amen. Reject any evil identity. Verweigere jegliche bösartige Identität, die uns auferlegt werden wird. Example Christianity. Beispielsweise das Christentum. Amen. Amen. The Bible never called us Christians. Die Bibel nennt uns nicht Christen. Amen. Amen. Again, reject any evil identity. Verweigert jede bösartige Identität. Christianity as identity. It's an evil identity. Das Christentum als Identität ist eine bösartige Identität. It is evil before Christ. Es ist bösartig vor Christus. Amen. Amen. You must know that, please. Das müssen wir wissen, das muss uns bewusst quickly sein. Go to 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. Praise the Lord. Hallelujah. What Jesus did not call you, don't call yourself. Was Jesus nicht über dich sagt, akzeptiere das nicht. 1. Corinthians 6. Und wie Jesus dich nicht nennt, akzeptiere diesen Namen nicht. From verse 1 to 3. 1 Korinther 6, 1 bis 3. He said, yet any of you having matter against another, go to the law before the unjust and not before the saint. The Bible called us saints. Die Bibel nennt uns Heilige. Amen. He said, do you not know that the saints are judge the world? This here is not talking about Christians. Es geht nicht um Christen, sondern die Heiligen. Die werden die Welt richten. We are going to judge the Christians. Wir werden die Christen richten. Are you getting it? The saints are going to judge the Christians. Die Heiligen werden die Christen über die Christen richten. He said, do you not know that the saints shall judge the world? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die über die Welt richten werden? And if the world shall be judged by you, you can see the connection. Mm-hmm. How he connected the connection. You see, he's connecting saints and you. Mm-hmm. He said, the saints is going. He said, do you not know that the saints shall be judged? Shall judge the world, and if the world shall be judged by you. It means you are the saint. Das heißt, ihr seid die Heiligen und ihr belong to Christ. Ihr gehört zu Jesus Christus. Amen. Amen. Are you unworthy to judge the smallest matters? Know you not that we shall judge angels? The saints are those that we judge angels, and not the Christians. Die Heiligen werden die Christen richten und nicht die Engel. Die Heiligen werden die Engel richten und nicht die Christen. Okay. Amen. We are going to judge the Christians. Wir werden über die Christen richten. Amen. The saint. Die Heiligen. He said, "Know you not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life?" Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Again, he said the saints shall judge the angels and not the Christians. Amen. Amen. Die Heiligen werden dieser Satz. Die Engel richten und nicht die Christen. Amen. Genau, nicht die Christen werden über die Engel richten, sondern die Heiligen werden über die Engel richten. Danke. Christ Jesus hates Christianity. Christus Jesus hasst das Christentum. You know why? Wieso? Because he hates religion. Weil er Religion hasst. Anytime or anything, religion, number one is Christianity. Alles, was Religion angeht, ist die Nummer eins, das Christentum. And Jesus warned us a lot against them. Und Jesus hat uns sehr stark vor ihnen gewarnt. He warned us a lot about evil identity. Er hat uns sehr viel über diese bösartige Identität gewarnt. Because you are going to become whatever you call yourself. Denn du wirst zu dem werden, was du dich nennst. You are going to become whatever you allow people to call you. Du wirst zu dem werden, was du zulässt, wie Menschen dich nennen. Stop allowing people to call you Christians. Hör auf, dass Leute dich Christen nennen. Zuzulassen, dass sie dich Christen Amen. Nennen. Amen. Stop allowing it. Lass nicht zu, dass sie dich Christen nennen. Verweigere das. Say no to it. Verneine das. Amen. Verweigere das. It's dangerous for you. Das ist gefährlich für dich. Amen. Amen. Let me know this, please. As a Christian, you can never become a son of God. Könnt ihr niemals Söhne Gottes werden. Amen. Amen. You can under Christianity, you can never become a son of God. Unter dem Christentum kannst du niemals zum Sohn Gottes werden. Because of your root. Wegen deiner Wurzel. The root of Christianity is not Christ Jesus. Die Wurzel vom Christentum ist nicht Christus Jesus. I hope you understand. Amen. Amen. The root is not Christ Jesus. Die Wurzel ist nicht Christus Jesus. The root is not even after you dilute, you becomes you cannot eat it any longer. That's not the root. The root is Satan. Die Wurzel ist auch nicht einfach nur ein verwässertes Evangelium, sondern die Wurzel ist der Satan. Amen. Amen. Praise the Lord. The kingdom of heaven and Christianity have different roots. Das Königreich des Himmels und das Christentum haben unterschiedliche Wurzeln. Praise the Lord. Halleluja. Just like Jesus said to the religious people in John 8. So wie Jesus zu den religiösen Leuten in Johannes 8 gesprochen hat. He told them he does not have the same root with them. Er hat ihnen gesagt, wir haben nicht die gleiche Wurzel. He said, your father is the devil. Euer Vater I hope ist you der still Satan. Remember that. Mm-hmm. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diese Stelle. The father is the root. Der Vater ist immer die Wurzel einer Sache. Are you getting something? Mm-hmm. He said we don't have the same father. Wir haben nicht den gleichen Vater. He called your father the devil. Er nennt in John 8. Ihren Vater den Satan. And don't forget that. The Christians are the Pharisees of today. Die Christen sind die Pharisäer von heute. Until we are out of them, we can never be one with Christ Jesus. Erst wenn wir da raus sind, können wir eins sein mit Christus Jesus. We will never believe the truth. Wenn wir sonst niemals die Wahrheit glauben. Because they have their own teaching. Und sie haben ihre eigene Lehre. Their teaching is religious teaching. Ihre Lehre ist eine religiöse Lehre. The kingdom of heaven have its own teaching. Aber das Königreich des Himmels hat seine eigene Lehre. You can see when Jesus after teaching, you know, his teaching it was always different from the Pharisees' teaching. Die Lehre von Christus ist somebody anders getting als die Lehre der Pharisäer. Amen. Amen. You know, David, his doctrine was always different from their doctrine. Seine Lehre war anders als ihre Lehre. Praise the Lord. Amen. Stop accepting fake. Not even more than fake identity. More than fake. It's more than fake. Mehr als not just fake, it's evil. Sogar bösartige Identität anzunehmen. Amen. Amen. That is what is called fake, fake identity. Es gibt eine falsche Identität. That is what is called evil identity. Es gibt eine bösartige Identität. Amen. Amen. Praise the Lord. The Bible called us saints. Die Bibel nennt uns Heilige. In Matthew 24, verse 22. Matthäus 24, 22. The Bible called us the elect. Die Bibel nennt uns die Auserwählten. Amen. Amen. Again, 1 Corinthians 6, verse 1 and 2. He called us the saints. Sagt er, wir sind Heilige. The saint is not true religion. Wir sind nicht heilig durch Religion. Amen. You might be a devil saint, but not Christ Jesus saint. Dann bist du vielleicht ein Heiliger beim Satan, gesandt vom Satan, aber nicht von Christus Jesus. Amen. You know what Christ, what Satan? The Muslim today, they have what they call, what do you call it? Matter. They call them the mortar or matter. Or how do they pronounce it? You know, when they explode and kill people, they have the name, they, you know, just like calling them the saint. Amen. Auch beispielsweise wie in der Religion des Islams, da werden auch Menschen, die sich für diesen Glauben hingeben und Märtyrer werden, werden auch sozusagen geheiligt und dann verehrt, weil sie für ihren Glauben sich hingegeben haben und sich umbringen haben lassen. The saint is not true religion. Example, Mother Teresa. Oder die Heiligsprechung ist nicht durch die Religion, wie zum Beispiel Mutter Teresa, durch gute Werke. Amen. It's not, it doesn't have anything to do with your good. Das hat nichts mit deinen Werken, guten Werken your, zu tun. Your goodness. Sondern mit deiner guten you have everything to do with the finished work of Christ. Es geht nur um das fertige Werk von Jesus Christus. Amen. To be a saint, have everything. How you believe the finished work of Christ. Heiligkeit geht nur durch den Glauben an das fertige Werk von Jesus Christus. And you preach it. Und das predigst du. You believe it and live that life. Und lebst dieses Leben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Colossians 1, verse 4. In Kolosser 1, verse 4. So only through Christ we are saint. Nur durch Christus sind wir heilig. Amen. In Colossians 1, verse 26. In Kolosser 1, 26. He said, Christ's mystery is not being revealed to us. Let's go to Colossians. Go to Colossians. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 of Colossians 1. Verse 4 from Colossians. It says, see, we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have to all the saints. Are you getting it? It's through Christ you are sent. Durch Christus Jesus bist du heilig. And in verse 26. 26. He said, even the mystery which had been hid from ages and from generation, but now is made manifest to his saints. And you wonder why you know the truth and they cannot even know it and understand it. Hier in Vers 26 lesen wir, dass das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten geschlichten gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbart gemacht worden ist. Und wir wundern uns, weshalb wir das Geheimnis erkennen, weil wir zu den Heiligen gehören und die Unheiligen es eben nicht erkennen können. Amen. If you are not the saint, you cannot understand the message of the kingdom of heaven. Wenn du nicht heilig bist, zu den Heiligen gehörst, wirst du die Botschaft vom Königreich Jesus Christus nicht verstehen. Christ's message will be foolishness unto you. Die Botschaft von Christus wird Dummheit sein. You can never believe it and you can never obey it. Du wirst es niemals glauben und niemals umsetzen können. That Christ's message is made for the saint. Die Botschaft von Christus ist für die Heiligen. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. As you believe it, you keep on acting on it. Weil wenn du daran glaubst, wirst du auch danach handeln. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And the Bible also calls us Christ. Die Bibel nennt uns auch Christus. We are Christ. Wir sind Christus. Amen. Amen. We are Christ. Wir sind Christus. Stop saying what you do. Hör auf, auf das zu schauen, was du tust. You are not crying because of what you do. You are crying because you believe on what he did in his finished work. Christus wegen dem, was du tust, und du bist Christus, weil du an das glaubst, was er für dich getan hat. Colossians 3 said, Christ is our life. In Kolosser 3 steht, dass Christus unser Leben ist. You either have the life of Christ or you have the life of Satan. Entweder hast du das Leben von Christus oder das Leben des Satans. Christ is either your life or Satan is your life. Christus ist entweder dein Leben oder der Satan ist dein Leben. Amen. Amen. In Matthew 16. Without Christ, you are Satan. Ohne Christus bist du Satan. Let's go to Matthew 16. Jesus called me Satan. Jesus sent men Satan. Praise the Lord. He called me Satan. Mentioned Satan. Matthew 16. From verse 20 to 23. 20-23. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus, the Christ. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders, and chief priests, and scribes, and be killed, and be raised again the third day. No, Jesus was revealing to them here how death is a gift. Jesus hat offenbart, wie der Tod ein Geschenk ist. Amen. Amen. The first gift the Lord ever gave, the Lord gave to man was the gift of life. Das erste Geschenk, was der Herr den Menschen gegeben hat, war das Geschenk des Lebens. And the second gift is the gift of death. Das zweite Geschenk ist das Geschenk des Todes. Are you getting it? Man once lost. We lost the gift of life. Wir haben das Geschenk des Lebens verloren. And to have that gift of life back, to have that life back, we need the gift of death. Und um dieses Leben zu bekommen, brauchen wir das Geschenk des Todes dafür. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why the death of Christ was so important. Deswegen war der Tod von Christus Jesus so wichtig. Amen. Amen. It's really a victory for God's children. Es ist wirklich ein Erfolg für Kinder Gottes. It's a gift. Es ist ein Geschenk. Amen. Amen. We should reject over that gift. We should reject because of that. You know, we should rejoice because of that gift. Wir sollten uns freuen über dieses Geschenk. The death of Christ is not when you weep, it's when you rejoice. Ist keine Zeit, an der du trauerst, sondern an der du dich freust. Amen. Amen. You know, if you see it how man, if you look at it in man in man perspective, you know, you will weep. Aus menschlicher Sicht wirst du weinen, wirst du trauern. Amen. Amen. You will, you know, through religion you will weep. Durch Religion wirst du trauern. That's why, you know, if you look at 22, then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Amen. Amen. If you are man, you will do that. Wenn du ein Mensch bist, wirst du das tun. Are you getting it? Wirst du das wieder sagen für jemanden, verweigern? If you cannot see the spiritual world, what it is. Wenn du die geistliche Welt nicht siehst, die Bedeutung dahinter nicht siehst, wirst are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. I remember years ago, people, you know, went once is Easter. That they call, you know, Easter period. People wear black. People are weeping. People are even they are beating themselves, seeing themselves. You know, they are, for them they forbid. They don't eat this. They will not eat that. You know, actually, it's a period of celebration, celebrating Christ. Da kann ich es, dass Menschen zur Osterzeit sich schwarz gekleidet haben, geweint haben, sich selbst sogar gegeißelt haben, also geschlagen haben, um dem Leid von Jesus Christus näher zu kommen oder sonstiges, aber das ist alles religiös, das ist alles widersprüchlich zur Wahrheit. In Vers 23, that's why Jesus turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Are you getting it? Und deswegen hat sich Jesus auch umgewandt und gesagt, weiche von mir, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of God, but those that be of me. Praise the Lord. Not to Christ is automatic yes to Satan. Nein, zu Christus ist automatisch ja zum Satan. 1 Corinthians 3, verse 23. 1 Korinther 3:23. He said we belong to Christ. Wir gehören zu Jesus Christus. We are Christ. Wir sind Jesus Christus. As if the rock can be Christ. We are Christ. Wenn der Fels Jesus Christus ist, dann sind wir Jesus Christus. In 1 Corinthians 10, verse 4, he said the rock was Christ. In 1 Korinther Vers 4 sagt dass dieser Fels Christus Jesus war. Amen. Amen. If you are truly saved, wenn du wirklich errettet bist, you are Christ. Bist du Christus. Because you are your spirit. Und du bist dein Geist. The part of you that is completely Christ. Der Teil von dir, der vollkommen Christus Jesus ist. The part of you, except if you are not saved. Wenn du bist nicht errettet. Are you getting it? The true you is your spirit. Eine wahre Identität ist dein Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also our names matter a lot. Unsere Namen sind sehr wichtig. What we allow people to call us. Wie wir uns nennen lassen von Menschen. And what we call ourselves. Wie wir uns selbst auch nennen, bezeichnen. In Ephesians 2, verse 19, the Bible called us citizens of heaven. Nennt die Bibel uns Bürger des Himmels. I am not a member of any denomination, of a church. Einer Kirche oder einer Gemeinde. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible called us citizens of heaven. Die Bibel nennt uns Bürger des Himmels. And that's how we are to see ourselves. Und so sollten wir uns auch sehen. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. Change matters. Veränderung ist wichtig. It matters a lot. Es ist sehr, sehr wichtig. Because of the fall of man. Wegen dem Sündenfall. Amen. Amen. Even in the old. Selbst im alten Bündnis. A lot of changes. You know names were changed. Wurden auch Namen geändert. Amen. Amen. Abraham's name was changed. Jacob's name. Abraham's Amen. Name, Jakob's Name. Viele Namen wurden umgeändert. How you getting it? Mm-hmm. Even Sarah. Auch Sarah. Even there during Jesus' ministry, you know, the period of the son, Peter's name was changed. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And later that of Paul, from Saul to Paul. Petrus' name wurde geändert, auch Paulus' name wurde geändert. And now we have a change of name also. Und jetzt wurde unser Name auch geändert. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible also called out king. Kings. That's why Jesus is called the King of Kings. Deswegen wird auch Jesus der König der Könige genannt. Once you are chosen, once he chooses you, once you become a saint, you become a king. Wenn du ein Heiliger bist, wirst du ein König. Amen. The Bible called Jesus King of Kings and Lord of Lords. You are King, you are Lord. Wir sind Herren und wir sind Könige. Denn die Bibel sagt, Jesus Christus ist Herr der Herren und König der Könige. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in Matthew 2, Verse 1 and 2. Matthäus 2, 1 und 2. The Bible says Jesus is born a king. Sagt die Bibel, dass Jesus als König geboren wurde. Amen. Jesus is born a king. Jesus ist als König geboren. And a king, you know, a king that said this in Matthew 8. Go to Matthew 8. Matthäus 8. Verse 20. Matthäus 8, Vers 20. A born king. Geborener König. That said this. Verse 20 of Matthew 8. Matthäus 8, Vers 20. And Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Are you getting it? Amen. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. If you see yourself, you will never believe you are a king. Wenn du dich selbst siehst, wirst du dich niemals glauben, dass du ein König bist. If you see yourself, you never believe you are Lord. You know, just like Jesus here, you know, he said he has no place to even sleep, to lay his head. But that does not mean he's not a king. Amen. He's a burnt king, and no one can change it. No one anointed him as a king. Amen. He's a king forever. So also you and me. We are kings forever. Amen. No one can change it. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, Jesus said he's a, you know, the Bible called Jesus a king. And we have read what he, we just read the place here. Yeah, he said he has no place to lay his head. No earthly king will say that today. They all have place to, they all have their palace. Amen. They have palaces everywhere. They have houses. They have, are you getting it? He even said the greatest among you should be the servant, the other servant. Can see that the kingdom of heaven is opposite here. Ganz anders ist das Königreich dieser Welt, ein Gegenteil dazu. You know, according to this world system, gemäß diesem Weltsystem, there was nothing to prove that Jesus was a king. Gab es nichts, was beweisen würde, dass Jesus Christus König ist. Amen. Amen. No, just think of those they call kings today. Denk an die Menschen, die man heute Könige nennt. You know, Jesus naturally nothing to admire him. Jesus hatte natürlich gesehen nichts, was man bewundern kann. Isaiah 53, we were there on Sunday, amen. Yeah, verse 1 and 2. He said there was no beauty in him, not even beauty. Lesen wir das, manchmal Schönheit war in ihm. No wonder even the natural family could not even believe him. Ich wundere, dass die natürliche Familie nicht glauben konnte. They would say this one a king. This one that is suffering with us here. Ein König, der mit uns doch leidet, der mit because uns they can see Herod, that is having everything. Weil sie I don't know if somebody is getting it. Der in ihren Augen wahrhaftig ein König ist, weil alles hat und alles besitzt. Go to John 7. Johannes 7. Amen. Amen. They said this one a king. Der ein König. Ah. Yeah. That is suffering here with us. Der mit uns leidet. He's hungry like us. Der mit uns sweating like us. Mit uns schwitzt. Where is the palace now? Wo ist der Palast? Show us the palace. Zeig uns we will believe you. Dann werden wir dir auch glauben. John 7. Johannes 7. Und Vers 2. Johannes 7, Vers 2. He said, now the Jews' feast of tabernacle was at hand. His brethren therefore said unto him, depart hence and go into Judea, that your disciples also may see the work that thou doest. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show yourself to the world. For neither did his brethren believe in him. You see there. Mm. Amen. Amen. They say, look at this king. Schaut euch diesen König an. They make fun of him. Sie werden sich über ihn lustig machen. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus said unto them, my time is not yet come. But your time is always ready. Mm. The world cannot hate you, but me it hated, because I testify of it, that the works thereof are evil. Mm. Praise the Lord. Yeah. I go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. Praise the Lord. Hallelujah. And in Matthew 13 from verse 54. Matthäus 13 von Vers 54. No one even know Jesus. Niemand kannte Jesus. Just like you and me. So wie dich und mich. We are kings that no one even know. Wir sind Könige, die niemand kennt. We are lords that no one even know. Wir sind die niemand kennt. Amen. No one to even promote us. Niemand, der uns feiert oder der uns unterstützt. Praise the Lord. In Matthew 13, quickly go there, please. Matthäus 13. From verse 54. Matthäus 13, 54. Mm. Praise the Lord. You know, here they call him a son of a carpenter. Sie haben ihn hier Tischler, Zimmermannssohn genannt, Sohn des Zimmermanns. That's it from verse 55, because of time. He said, is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren, James, and Joseph, and Simon, and Judas, and his sisters, are they not all with us? Whence then had this man all these things? And they were offended in him. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor in his own country and in his own house. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Mm-hmm. They never believe on him. Yeah, amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Oh, yeah. Do they really know Jesus? They call his father a carpenter. The only true God is not a carpenter. Amen. Yeah. Joseph was not his father. And Jesus never called Mary his own mother. He called the saint his mother. Are you getting it? Mm-hmm. If you go to Matthew 12, he's there. Mm-hmm. Amen. He said, my mother, my brethren, they are those that are saints. Amen. And here you can see they called, you don't know what they call him. They called it the family. And Jesus never called the natural. He never said the natural family as his own family. Die Leute hier aufzählen, aber der Herr hat das nicht erachtet, weil das Natürliche ist, was er nicht als das Wahrhaftige erachtet hat. Amen. Mm-hmm. We just read those that they call Jesus family. Wir haben gerade das alles gelesen, was die Welt seine Familie nennt. But Jesus, if you go to Matthew 12 from verse 46 to the end, he said, the saints are my family. Aber Matthäus 12 sagt der Herr ganz klar, die Heiligen sind meine Familie. In Mark 6, verse 3, they call him carpenter. In Markus 6, Vers 3, nennen sie ihn Zimmermann. Amen. Amen. Mark 6, look at, go to Mark 6. They call him carpenter, not a king. Nicht König. But the Bible said he's a king, a born king. Er ist geborener König. Mark 6. Verse 3. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph? Praise the Lord. You know, they always think they know Jesus. They call him carpenter. And not a king. Nicht König. How much more would they call him God? Viel mehr, wenn sie ihn Gott nennen. Praise the Lord. How much more would they call him God? Viel mehr, wenn sie ihn erst recht nicht Gott nennen. Amen. Mm-hmm. But remember one place. Let's go to this place. John 20. Erinnert euch an eine bestimmte Stelle, Johannes 20. John 20. Johannes 20. Verse 28. 28. Now Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. You see there. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, Herr, mein Gott. Are you getting it? Thomas called him my Lord and my God. And here Jesus did not rebuke Thomas. Hat Jesus mein Herr und mein Gott genannt und Jesus hat das nicht verweigert. Amen. You know, they never cause, you know, the family, just in this, in his own country, they never see Jesus as their Lord and their Savior. Die natürliche Familie von Jesus, die in seinem eigenen Land sind, haben ihn nie als Herrn und Gott angenommen. Amen. You know, just like here today. Genauso wie hier heute. And this ministry. Diese Gemeinde. Amen. How they will look down on us. Wie sie auf uns herabschauen. First John said they did not know Jesus. He said, how then would they know us? Wie sollen sie dann uns erkennen? Again, they called Jesus son of a carpenter. Sie haben Jesus einen Zimmermannssohn genannt. And again, Jesus never called Joseph his father. Und Jesus hat Josef niemals seinen Vater genannt. Also even Mary, his own mother. Genauso Maria hat er nicht seine eigene Mutter genannt. Or the natural family is a family. Oder seine natürliche Familie, die wahrhaftige Familie. Amen. We must know who we are. Wir müssen wissen, wer wir sind. To Christ Jesus. Zu Christ, wer wir für Jesus Christus sind. Amen. Amen. He called us his own family. Er nennt uns seine eigene Familie. He called us his own mother. Er nennt uns seine eigene Mutter. Amen. And that is how you see yourself, please. So sehen wir. You must learn it. So müssen wir uns selbst sehen. Amen. Amen. Christ Jesus, see that your mother. Christus Jesus, entweder deine Mutter. Your son. Dein Sohn. Your daughter. Deine Tochter. Your family, Familie, your uncle, Onkel, your cousin, deine, or Satan will be of everything in your life. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, no one knows Jesus. Niemand erkannte Jesus. So also no one knows us. Genauso erkennt auch niemand uns. No one knows Gracie Dahosa's ministry. Niemand kennt Gracie Dahosa's ministry. And again, our prayer is not that people know us. Our prayer is that they know Christ Jesus. And those that will say they know, do they really know us? If they know us, they will know Christ Jesus. Praise the Lord. People don't really know us. We want them to know us because if they truly know us, they will know Christ Jesus. Amen. Our true identity. In the kingdom of heaven, we are heavenly. We are not human beings, we are heavenly beings. Irdische Wesen, sondern himmlische Wesen. We are from above. Wir sind von oben. And not from beneath. Nicht von unten. Amen. Amen. We are of above. Wir gehören zu, and not of here. Wir gehören zum Königreich des Himmels, zum Himmel und nicht zur Erde. Amen. Amen. Anything Jesus is talking about himself. Anytime he talks about himself, he is talking about you and me. Wenn Jesus über dich spricht, spricht er über dich und mich. Amen. Amen. In John 8, praise the Lord. Amen. Amen. Go to John 8, 23. Johannes 8, 23. John 8, 23. Johannes 8, 23. Praise the Lord. Amen. And also, if you said that it's from above, amen, you can see there. Then if you also go to John 17. Er sagt hier, ich bin von oben. Auch in Johannes 17 sagt er auch nochmal. Then in John 17 also. Quickly go there, please. John 17, verse 16 and 17. 16 and 17. They are not of the world, even as I'm not of the world. Are you getting it? Sie sind von der Welt, da ich auch nicht von der Welt bin. Then verse 18 also. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. And in John 8, verse 12, it says, he is the light. Und in Johannes 8, Vers 12, sagt er ist das Licht. And in Matthew 5, 14, he called us the light. Und in Matthäus 5, 14, nennt er uns das Licht. Is somebody getting it? Amen. Amen. Anything he calls himself is what he calls us. Alles, was er über sich selbst sagt, sagt er über uns. The question is, what do you call yourself? Die Frage ist, was sagst du über dich selbst? Amen. Amen. Allow your identity to be Christ Jesus. Again, Colossians 3, verse 1. From verse 1. Know your identity. Be aware of it. Remember it all the time. Jesus knew who he was. In Luke 4, verse 3. Amen. And that's why he was able. He knew who he was and he was fully rooted in it. Amen. It's not just saying it with mouth. You believe it in your heart. Amen. Believe it in your heart. Don't allow anything to make you doubt. Amen. If not, Jesus could have failed the temptation. Are you getting it? When Satan was tempting him, we will go there later. Amen. He did not need to prove himself. Praise the Lord. To any liar. Lügner musste er sich nicht beweisen. Amen. You don't need to prove yourself to any liar. Du musst dich nicht eurem Lügner beweisen. Don't need to show them anything. Du musst ihnen nichts beweisen. Are you getting it? You know, they ask to the phone you, are you this? Are you that? No, you don't need to prove anything to them. They are not different from their father, the devil. Du musst ihnen nichts beweisen. Sie sind nicht anders als ihr Vater, der Satan. Amen. If you want us to believe, you prove it. Well, I don't need to prove anything to a liar. Wenn du willst, dass wir dir glauben, sollst du es beweisen, aber praise the Lord. Amen. They cannot know you. Nicht and they kennen. Can never know you. Sie nicht except erkennen. They come to Christ. They cannot know you. And don't be surprised if they don't know you. Dich nicht, wenn sie dich nicht amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Knowing our true identity. Is all we need. Alles, salvation is knowing our true identity Errettung in Christ Jesus. Errettung ist unsere wahrhafte Identität in Christus kennen. Amen. Amen. All we need is knowing our true identity. Alles, was wir brauchen, ist unsere wahrhafte Identität that zu kennen. That was how Jesus, you know, that was what kept Jesus moving. Das hat Jesus weiterhin angespornt, weiterzugehen, weiterzumachen. Amen. That whatever was outside could not control him. Das, was auch immer da draußen war, ihn nicht kontrollieren konnte. Whatever was outside, you know, situation, problem, whatever it Probleme. Is, any news coming could not tell him otherwise. Konnte ihn nicht von etwas anderes weiß machen. Amen. Your true identity. Deine wahre Identität in Christus Jesus. Is used to be rooted in it. Gewöhne dich daran, sei darin verwurzelt. The Bible says my people perish for lack of knowing their true identity. Die Bibel sagt, dass sein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Your problem is not whatever you are facing. Dein Problem ist nicht, was auch immer du vor Augen hast. Are you getting it? Your problem is not you fail in the school or you pass or whatever it outside. You are sick or the doctor's report. Your problem is you do not know your true identity. Dein Problem ist nicht, dass du durchgefallen bist oder beklaut worden ist oder sonstiges, sondern dein Problem ist, dass du deine wahre Identität nicht kennst. You do not know it so deep that nothing can make you doubt it. Du kennst sie noch nicht so tief, dass dich nichts daran zweifeln lässt. Praise the Lord. I don't know if we go there today. Amen.